Ich sag mein Herz, Herz, Herz, dass es dich nicht mehr lieben darf. Ich sag dem Regen, er soll nicht mehr fallen, hört er dann damit auf? Ich sag der Sonne, sie soll nie mehr scheinen, gibt sie dann einfach auf? Ich sag dem Feuer, es soll nicht brennen, geht es dann endlich aus? Ich sag zu dir, bitte geh, doch ich weiß, du wirst fehlen. Ich sag mein Herz, Herz, Herz, dass es dich nicht mehr lieben darf. Warum hört es nicht auf, auf, auf? Es schlägt für dich noch jeden Tag. Ich sag mein Herz, es schlägt für dich noch jeden Tag.